Offenbarung Kapitel 8. Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem Himmel, bei einer halben Stunde. Und ich sah sieben Engel, die da traten vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein gülden Räuchfass. Und ihm ward viel Räuchwerks gegeben, das er gebe zum Gebet aller Heiligen auf den güldenen Altar vor dem Stuhl. Und der Rauch des Räuchwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchfass und füllete es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu Posaunen. Und der erste Engel posaunete, und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemenget, und fiel auf die Erde, und das dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der andere Engel posaunete, und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und das dritte Teil des Meeres ward Blut. Und das dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und das dritte Teil der Schiffe wurde verderbet. Und der dritte Engel posaunete, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf das dritte Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und das dritte Teil ward Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, dass sie waren so bitter worden. Und der vierte Engel posaunete, und es ward geschlagen das dritte Teil der Sonne und das dritte Teil des Mondes und das dritte Teil der Sterne, dass ihr drittes Teil verfinstert ward, und der Tag das dritte Teil nicht schien, und die Nacht desselbigen gleichen. Und ich sah und hörete einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, vor der anderen Stimme der Posaunen der drei Engel, die noch posaunen sollen.